Aus Anlass des 70. Gründungstages der Kim Il-sung Universität richtete Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee am 27. September zu C105 2016 an die Lehrer und Studenten der Universität das historische Schreiben über die Hauptaufgabe der Kim Il-sung Universität in der neuen Ära der koreanischen Revolution. Im Schreiben gratulierte er zuerst allen Lehrern und Studenten der Kim Il-sung Universität von ganzem Herzen, die in der historischen Zeit, wo nach der grandiosen Konzeption, die auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas dargelegt wurde, eine dynamische Generaloffensive für den Aufbau des starken sozialistischen Staates unternommen wird, ihren 70. Gründungstag begehen. Weiter betonte er wie folgt. Die Geschichte der Kim Il-sung Universität, des Zentrums für die Heranbildung der nationalen Kader und der höchsten Einrichtung der Wissenschaft und Bildung Koreas, ist die Geschichte des glänzenden Sieges der eigenschöpferischen Bildungsideen und Theorien von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und ihrer hervorragenden Führung. Es ist auch eine Geschichte des glühenden Patriotismus und der Treuergebenheit aller Lehrer, Studenten und Absolventen der Universität, die sich mit grenzenloser Treue zu Partei und Staatsführer für den siegreichen Fortschritt der revolutionären Sache und das Erstarken und Gedeihen des Vaterlandes aufopferungsvoll eingesetzt haben. Kim Il-sung betrachtete die Bildungsarbeit und die Heranbildung der nationalen Kader als die wichtigste Staatsangelegenheit, von der das Schicksal des Landes und der Nation abhängt. So gründete er nach der Befreiung Koreas zuerst eine Universität, obwohl die Lage sehr schwierig und kompliziert war. Dank seiner weisen Führung und besonderen Aufmerksamkeit wurde ein solides Fundament dafür geschaffen, die Universität zur vorbildlichen Uni für die Heranbildung der revolutionären und talentierten Persönlichkeiten und das Gebiet um den Hügel Yongnam zu einem weltberühmten Univiertel zu entwickeln. Kim Jong-il richtete stets große Aufmerksamkeit auf die Bildungsarbeit der Kim Il-sung Universität und leitete sie klug, damit sie ihre Mission und Pflicht vor der Epoche und Revolution ausgezeichnet erfüllte. In jungen Jahren stieg er auf den Hügel Yongnam und legte einen historischen Eid ab. Voller Energie sorgte er dafür, dass bei der Bildungsarbeit der Uni die Eigenständigkeit konsequent durchgesetzt wurde und verwandelte die Uni in die Universität von Präsidentin Kim Il-sung, die die Treuergebenheit zu Staatsführer für das Wichtigste hält und in die höchste Einrichtung der Wissenschaft und Bildung Koreas. In der Welt gibt es viele renommierte Universitäten und Hochschulen, die lange Geschichte und Traditionen haben. Doch nur die Kim Il-sung Universität ist dank des Namens der großen Sonne, die alle Menschen verehren, und der unsterblichen Führungsverdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il weltberühmt. Die Partei der Arbeit Koreas richtet große Aufmerksamkeit darauf, die unvergänglichen revolutionären Verdienste von Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Verstärkung und Entwicklung der Kim Il-sung Universität zu verteidigen und zu glorifizieren und im Einklang mit den Forderungen der Epoche und der voranschreitenden koreanischen Revolution die Universität zur weltberühmten Uni weiter zu verstärken und zu entwickeln. Die Kim Il-sung Universität hat heute die heilige Aufgabe dazu, den Forderungen des neuen Zeitalters der koreanischen Revolution entsprechend mehr revolutionäre und talentierte Persönlichkeiten heranzubilden, die der Partei und Revolution treu ergeben sind und reiche Kenntnisse besitzen, durch Erfolge bei der Hightech-Entwicklung den Aufbau des starken sozialistischen Staates kräftig voranzutreiben und dadurch zur Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu den Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus aktiv beizutragen. Die Kim Il-sung Universität soll ewig zur Uni von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il verstärkt und entwickelt werden, um ihre Mission und Pflicht vor der Epoche und Revolution ausgezeichnet zu erfüllen. Es ist die Hauptrichtung des Aufbaus der Kim Il-sung Universität in der neuen Ära der koreanischen Revolution, den revolutionären Charakter und das Wesen als Universität vom Staatsführer unbeirrt zu wahren und sie zur weltberühmten Universität von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu verstärken und zu entwickeln. Die Uni soll ihre stolze Geschichte und Tradition, die Treuergebenheit zu Partei und Staatsführer für das Wichtigste zu halten, zuverlässig verteidigen und diese von Generation zu Generation glorifizieren. Im Einklang mit der hohen Autorität als revolutionäre Uni von Kim Il-sung und Kim Jong-il soll die Kim Il-sung Universität zur Universität der Weltklasse weiter verstärkt und entwickelt werden. Es ist eine wichtige Aufgabe für den Aufbau einer Universität der Weltklasse, die Bildung und die wissenschaftliche Forschung miteinander eng zu verbinden und das Hauptgewicht auf die Heranbildung der schöpferischen Talente und die Schaffung von Hightech-Theorien und Spitzentechnologie zu legen. Den Besonderheiten der Universität der Weltklasse entsprechend sollen die Unterrichtsinhalte und Methoden, das Bildungssystem und die Unterrichtsverwaltung der Kim Il-sung-Universität verbessert und vervollständigt werden. In der Hinsicht auf die Erneuerung der Unterrichtsmethoden soll die Kim Il-sung-Universität Vorbild des ganzen Landes werden. Im Einklang mit dem Charakter der Universität sollen die Hochschulen, Fakultäten und Sektionen, wo die talentierten Persönlichkeiten im Hightech-Bereich und den wichtigsten Zweigen einschließlich der Raumfahrttechnik und Chemieindustrie gegründet werden. Und gemäß der allgemeinen Entwicklungstendenz der Wissenschaft und den Erfordernissen der sozialökonomischen Entwicklung des Landes sollen neue Grenzwissenschaften erschlossen und die Talente in diesem Bereich herangebildet werden. Die Kim Il-sung-Universität soll die Hochschule für E-Learning zur nationalen E-Learning-Basis im Bereich Gesellschaftswissenschaften entwickeln und sie durch die Vermehrung der Lehrfächer und Studenten zu einer großen Hochschule erweitern und entwickeln und zur Durchsetzung des Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die Verwandlung des ganzen Volkes in die wissenschaftlich-technischen Talente aktiv beitragen. Auch die Arbeit für die Gestaltung der Kim Il-sung-Universität als eine Basis für internationalen wissenschaftlichen Austausch soll zielbewusst durchgeführt werden. Die Lehrer und Forscher der Kim Il-sung-Universität sind die Kernkraft der Revolution und die Berufsrevolutionäre, die die weltbekannten Talente heranbilden. Sie sollen wahre Pädagogen und Erzieher, die durch ihre praktischen Beispiele die Studenten heranbilden und erziehen und wahre Lehrer werden, die dank der reichen Kenntnisse, edlen Charakterzüge und großen Verdienste bei den Studenten und den Mitarbeitern und Werktätigen der Gesellschaft Liebe und Respekt genießen. Alle Studenten sollen sich die eigenen Geschriften von Genossin Kim Jong-il, die in der E-Bibliothek der Uni zu lesen sind, tief in die Herzen einprägen, sich ein hohes Ziel dazu setzen, sich zur Rückgrat der Revolution und talentierter Persönlichkeit des neuen Jahrhunderts zu entwickeln, die die Kim Il-sung-Nation und das Kim Jong-il-Korea weltberühmt machen und ganz tüchtig studieren. Die Partei und der Staat sollen dafür große Kraft einsetzen, die Kim Il-sung-Universität auf das Niveau der Weltklassenuniversität zu bringen. Vom Prinzip der Entwicklung mit eigener Kraft aus soll die Universität die Strategie und das Ziel für den Aufbau der Weltklassenuniversität gemäß den realen Verhältnissen des Landes und der Welttendenz wissenschaftlich und realitätsnah erarbeiten und sie richtig durchsetzen. Die Kim Il-sung-Universität befindet sich in der Nähe vom Sonnenpalast Kumsusan, wo die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il mit den Antlitzen zu ihren Lebzeiten abgebaut sind. Das Uni-Gelände ist eine große historische revolutionäre Gedenkstätte, wo selbst jedes Gras und jeder Baum von ihren Fürsorgen zeugen. Die Lehrer und Studenten sollen mit reiner Treuergebenheit und patriotischer Gesinnung die Universität als herrliche Basis für Bildung und Erziehung und höchste Einrichtung der Wissenschaft und Bildung besser gestalten und sorgfältig pflegen. Die Funktion und Rolle der Parteikomitees der Kim Il-sung-Universität und ihrer Hochschulen sind zu erhöhen. Die Parteikomitees sollen die Arbeit dazu, die von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il hinterlassenen Hinweise konsequent durchzusetzen und ihre Führungsverdienste zu verfechten und zu glorifizieren als Lebensart betrachten. Wichtig ist auch die Verstärkung der Rolle des Universitätsrates und des Parteileitungskomitees der Universität. Sie sollen die Maßnahmen dazu ergreifen, die wichtigen Fragen für die Erhöhung der Niveaus der Bildungs- und der wissenschaftlichen Forschungsarbeit der Universität und ihrer Hochschulen zu erhöhen und die Entwicklung der Uni zur Weltklassenuniversität zu lösen. Die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk setzen sehr große Hoffnung auf die Kim Il-sung-Universität. Zum Schluss gab Kim Jong-un seiner festen Überzeugung davon Ausdruck, dass alle Lehrer, Forscher, Funktionäre, Arbeiter und Studenten der Kim Il-sung-Universität gemäß dem Vorhaben des ZK der Partei der Arbeit Koreas ihre Uni als Uni von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il berühmt machen und sie in die vorderste Reihe der Weltklassenuniversitäten rücken lassen und dadurch ihre heilige Mission und Pflicht vor der Epoche und Revolution hervorragend erfüllen werden.